الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir beginnen heute mit dem Kapitel, mit dem ersten Band aus Sunan Abi Dawud, Seite 423, Kapitel 149, Hadith 880. 149. Kapitel lautet: Im Salah Bittgebete sprechen. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Salah folgendes Bittgebet zu sprechen pflegte: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr, wa a'udhu bika min fitnat al-Masih al-Dajjal, wa a'udhu bika min fitnat al-Mahya wal-Mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-Ma'tham wal-Maghram. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab, und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Unheil des Antichristen, und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Unheil des Lebens und Todes, und ich suche Zuflucht bei dir vor Sünde und Schulden. Dann sagte jemand zu ihm: Wie oft du doch vor den Schulden Zuflucht suchst. Da sagte er: Wer Schulden hat, lügt und verspricht und bricht sein Versprechen. In diesem edlen Hadith oder in diesem Kapitel, den der Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dieses Kapitel, das er genannt hat als im Salah Bittgebete sprechen, erzählt er uns einige über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferte Bittgebete. Und wie wir wissen, As-Salah im Arabischen bedeutet Dua. Salla, das Verb Salla, was wir übersetzen würden als er hat Salah gemacht, er hat gebetet, bedeutet auch gleichzeitig Da'a, das heißt, er hat Dua gemacht. Er hat seinen Herrn angerufen. Und das zeigt mindestens, dass das Salah im Wesentlichen, dass es darum um die Anrufung des Herrn geht, subhanahu wa ta'ala. Und dass ein Salah, ohne dass man mit seinem Herrn spricht und ihm etwas bittet oder ihn lobpreist, weil Dua ist ja seinen Herrn anrufen, egal ob man ihn anruft, indem man ihn lobt oder anruft, indem man ihm etwas bittet, das ist das eigentlich der wesentliche Teil des Salah ist. Und nicht zu guter Letzt hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: Ich habe das Salah zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Und da geht es um die Fatiha. Das Salah hier ist ein Synonym für Fatiha. Also das heißt, er sagt, ich habe das Salah zweigeteilt. Und gemeint ist, ich habe die Fatiha zweigeteilt. Warum? Weil das Lesen der Fatiha im Salah ist der wichtigste oder eines der entscheidendsten Teile des Salah überhaupt. Und was ist es letztendlich? Es ist eine Form von Dua. Okay? Am Anfang lobpreist man Allah subhanahu wa ta'ala und verherrlicht ihn so, wie er sich selbst verherrlicht, mit seinen eigenen Worten. Besser können wir es ja nicht machen. Und danach bitten wir ihn. Nasta'in. Ja? Ab Nasta'in fängt es dann an, dass wir ihn bitten, subhanahu wa ta'ala, um etwas. Und hier, wenn wir erkannt haben, dass das Salah eigentlich es um Dua geht, letztendlich, ob das im Stehen ist oder im Ruku' ist oder im Sujud ist oder im Julus ist, stellt sich die Frage, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Herrn angerufen? Weil, wenn wir die Bittgebete des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten, erkennen wir wunderbar, dass er das zusammengefasst hat, worauf es in diesem nächsten Leben wirklich ankommt. Das heißt, die Duas sind kurz und prägnant. Kurz ist klar, wenig Worte, viel Bedeutung. Prägnant auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Dann finden wir, dass seine Duas allgemein gesprochen sind und deswegen für jedermann nützlich sind. Er hat nicht irgendwie gesagt: Oh Allah, ich bitte dich um Verzeihung für meine Ehefrau Khadija zum Beispiel. Sondern er hat eben allgemeine Bittgebete gesprochen, weil er eben ein Vorbild ist für alle Gläubigen, einen Vorteil, den wir dadurch haben, dass wir ihn auswendig lernen können und nachsprechen können. Und deswegen, als würde der Imam Abu Dawud sagen, Rahimahullah Ta'ala, dieses Kapitel habe ich euch gewidmet, da, oder dem Thema gewidmet, welche Bittgebete überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Salah, abgesehen von den Sachen, die wir normalerweise sowieso immer sagen. Und eines davon ist dieses überlieferte, dass man an verschiedenen Stellen sprechen kann. Theoretisch kann man das an jeder Stelle sprechen, wo man Dua sprechen kann. Und besonders ist der Zeitpunkt vor dem Taslim gemeint, vor dem Assalamu alaikum beenden des Gebetes gemeint. Warum? Weil der Prophet ﷺ dort unter anderem angespornt hat, dass man in diesem Moment Bittgebete im Salah spricht. Und diese vier Dinge, vor denen er, oder diese Dinge, vor denen er ﷺ Zuflucht gesucht hat, sind die folgenden. Er sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab. Die Strafe im Grab, möge Allah Azza wa Jalla mich und euch davor schonen und bewahren, ist eine Angelegenheit, die schon die Juden kannten, bevor die Muslime es kannten. Und deswegen in dem berühmten Hadith ist Aisha zum Propheten gegangen, alayhi salatu wassalam, und hat ihm erzählt, dass die Juden behaupten, man würde im Grab, also sinngemäß, sie hat gesagt, eine Frau zu ihr gesagt, möge Allah dich schützen vor der Strafe im Grab. Und sie wusste davon nichts. Und der Prophet s.a.w. hat das dann bestätigt. Und deswegen, diese Sache ist keine Sache, die erst, was ist neu irgendwie, von durch die Offenbarung des Propheten gekommen ist, sondern schon vorher bekannt gewesen. Und das Grab ist ja die erste Stufe des Jenseits. Wenn man diese gut übersteht, wird das, was danach kommen wird, einfacher sein. Und wenn man diese nicht besteht, wird das, was danach kommt, schwieriger sein. Wir werden uns davor schützen und bewahren. Und deswegen hat der Prophet ﷺ da Zuflucht gesucht bei Allah vor der Sache, wo eigentlich schon die Weichen, wie man sagt, gestellt werden. Und über die Strafe im Grab kann man vieles sagen, aber entscheidend ist, das gehört zu Al-Ghaib, es gehört zur unsichtbaren Welt, es gehört zur verborgenen Welt, und wir glauben fest daran, dass diese Sache, dass es die Sache gibt, auch wenn wir die Sache nicht sehen können, weil sie eben zur verborgenen Welt gehört. Und zu dem gehört, wodurch uns Allah in unserem Iman prüft, und er hat beschrieben die Gläubigen und sagte, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Er beschrieb die Gläubigen als diejenigen, die an das Verborgene glauben. Und das gehört zum Verborgenen. Und subhanallah, gibt es leider damals und heute Menschen, oder schon früher Leute und heute auch Menschen, die bestimmte Dinge leugnen. Warum leugnen sie sie? Natürlich in allererster Linie aus Unwissenheit über die Überlieferungen, denn das ist ja eine authentische Überlieferung bei Bukhari und bei Muslim und bei Abu Dawud und weiß nicht wo noch. Das ist Jahl. Jahl ist die Mutter aller Probleme. Zweitens haben viele Menschen ein Problem mit dem Glauben an Al-Ghaib. Wenn sie hören, die Menschen werden im Grab bestraft, oder manche werden im Grab bestraft, dann und sie können das nicht sehen. Und viele Menschen sagen, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Oder was ich empirisch nachweisen kann. Und das ist natürlich ein Problem, weil die scheitern natürlich an den Al-Ghaib-Glaube. Weil wenn man mit dieser Art und Weise vorgeht, dann wird man auch Probleme haben mit dem Glauben an die Djinn, die auch vorhanden sind. Glauben an die Engel, die auch vorhanden sind. Und so weiter und so fort. Und manche Leute haben, und die sagen tatsächlich, wir haben die Gräber geöffnet und gesehen, da ist nichts. Da wird das, was da beschrieben wird in den Hadithen, dass der Mensch, wenn er in sein Grab gesetzt wird, wird er hingesetzt, ja, so dass er, wird er so in die Form gebracht, dass er sich hinsetzt, und dann werden ihm die Fragen gestellt. Die sagen, das alle sehen wir nicht, und das Grab ist eng und so weiter. Aber der Prophet alaihissalatu wassalam und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, waren sie, denkst du, sie waren unwissend? Denkst du, der Prophet alaihissalatu wassalam, als er das gesagt hat, hat er nicht gesehen und gewusst, wie die Menschen begraben werden und dass dort kein Platz ist? Deswegen sagt er doch extra im Hadith, dass dem Gläubigen das Grab ausgeweitet wird, so weit wie sein Auge reicht. Für all diese Dinge, um den Leuten klar zu machen, die Welt, in der wir jetzt leben, da gibt es bestimmte physikalische Gesetze, die wir kennen. Aber Allah ist derjenige, der diese Gesetze erschaffen hat. Und wenn Allah will, von einem auf den anderen Augenblick, gilt ein Gesetz nicht. Und das hat er dir sogar gezeigt in diesem Leben. Normalerweise, wenn unsere Haut in Verbindung mit Feuer kommt, verbrennt sie. Ibrahim a.s. wurde ins Feuer geworfen, es hat sie nicht verbrannt. Warum? Weil Allah dieses Gesetz ausgeschaltet hat. Er sagte, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sei kühl und angenehm für Abraham a.s. Und deswegen ist es eigentlich, hier sieht man jemanden, der nicht an solche Sachen glaubt, leugnet die Aussagen des Propheten. Er hat einen schwachen Glauben an Al-Ghayb. Er hat einen schwachen Glauben an Allahs Allmacht. Qudra, subhanahu wa ta'ala. Weil man sieht auch sehr deutlich, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Du kannst nicht an Allah glauben und alles, was er sagt, und gleichzeitig leugnen, was sein Gesandter uns mitgeteilt hat, alayhi salatu wassalam. Und diese Hadithe sind, wie manche Gelehrte sagen, yani vielfach überliefert. Also es ist nicht mal, uns reicht schon, wenn ein Hadith einmal authentisch überliefert worden ist. Wie ist es dann, wenn es mehrmals überliefert worden ist? Wenn es im Koran sogar Erwähnung findet, wie die Sache mit dem Grab. Ja, das gehört zu Al-Ghaib. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren, dass wir in diesem Grab so auf die Probe gestellt werden und dabei durchfallen. Allahumma amin. Wie dem auch sei, der Prophet a.s.w. hat Zuflucht davor gesucht und wäre es in anderen Überlieferungen, wenn wir es aber nicht darüber sprechen, wird erwähnt, was dazu führt. Weil der Mensch natürlicherweise fragt sich ja, warum wird man denn im Grab zur Rechenschaft gezogen? Also warum wird man im Grab bestraft? Was sind die Gründe? Wie kann ich das vermeiden? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, mehrere Dinge, wie zum Beispiel Veruntreuung, Gott bewahre, dass es ein Grund ist, dass man im Grab bestraft wird. Der Unglaube natürlich, ja. Sich nicht zu reinigen nach der Notdurft. All diese Dinge und auch, wenn man den Wudu nicht vollzieht, sagt er auch, wehe den Fersen vor dem Feuer. Vielleicht meinte er das Feuer im Jenseits, vielleicht meinte er das große Feuer, vielleicht meinte er etwas anderes. Allahu A'lam. Wie dem auch sei, in verschiedenen Überlieferungen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen. Für all diese Überlieferungen, die darauf hinweisen. Und dann kommt jemand und sagt, ich glaube nicht an die Strafe im Grab. Das zeugt für einen schwachen Glauben und davor, dass der Mensch einfach nur das annimmt von den Überlieferungen, was er gerne möchte oder was ihm in den Kragen passt oder was sein Verstand für gut heißt. Und das sind die Menschen, die die Überlieferungen hinten dran stellen. Normalerweise der Gläubige setzt die Überlieferung vor dem Verstand und den Verstand hinterher. Aber es gibt Gruppen von Menschen, man nennt sie Aqlaniyun, sie stellen den Verstand vor die Überlieferung. Das heißt auf Deutsch, was ihr Verstand für gut heißt, ist gut, und was ihr Verstand für schlecht heißt, was ihr Verstand für schlecht heißt oder empfindet, das ist dann schlecht. Und subhanallah, wenn das die Basis wäre, wenn das der Maßstab wäre, dann die Menschen sind unterschiedlicher Meinung. Wie sollen dann die Menschen zur Wahrheit finden, wenn sie unterschiedliche Einschätzungen haben? Er sagt, ich suche Zuflucht bei dir, O Allah, vor der Strafe im Grab, und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Unheil des Antichristen. Antichristen und Al-Masih al-Dajjal. Al-Masih al-Dajjal. Al-Masih auf Deutsch sagt man den Messias. Dieser Begriff im Arabischen kommt vom Verb Masaha. Kommt vom Verb Masaha. Und Masih ist ein Begriff, der für zwei Menschen reserviert ist. Einmal für Al-Masih Isa, dem Sohn der Maria, und einmal für Al-Masih Ad-Dajjal. Und wenn man nur sagt Al-Masih, dann meint man Jesus, alayhi salam. Und wenn man den anderen meint, dann sagt man dazu Al-Masih Ad-Dajjal. Man sagt das niemals alleine zu unterscheiden. Dieses Verb kommt vom arabischen Masaha. Masaha bedeutet streichen. Das ist eine der Bedeutungen von streichen. Eine Bedeutung davon ist streichen. Und ihr kennt auch das Streichen über die Socken. Masah auf Arabisch. Masah. Und Masah ist ja sozusagen ein Substantiv. Und wenn man sagt Masaha, Masaha, dann ist das Verb. Und ihr wisst ja, die Verbform der Infinitiv ist im Arabischen immer die Vergangenheitsform. Masaha heißt also sowohl streichen, als auch er hat gestrichen. Masaha. Man könnte auf Arabisch sagen, huwa masaha, aber das macht man nicht. Das huwa, er, macht man nur, um zu betonen. Weißt du, wenn man das Personalpronomen betont will, er war es und nicht jemand anderes oder sowas. Ja? Wie im Italienischen übrigens auch. Macht man es genauso. Auf jeden Fall, masaha, dann kommt Masih. Die Frage ist jetzt, was haben die beiden mit Streichen zu tun? Was haben das denn? Die Antwort lautet, in Bezug auf Al-Masih Isa a.s. wurde vieles gesagt, aber das Offensichtliche ist, dass er, wenn er über einen Kranken mit seiner Hand gefahren ist, allein gehalten hat. Tamam. Wenn er über einen Blinden mit der Hand gestrichen hat, über seine Augen, dann war wieder sehend. Das war ja das Wunder, das Allah Isa gegeben hat, alayhi salatu wassalam. Und über den Leprakranken, über den weißgefleckten, hat er gestrichen und er war gesund. Das ist ein Wunder. Wer dieses sieht und nicht glaubt, Gott bewahre. Weil dazu ist nur Allah imstande. Dass man im Nachhinein das ihm selbst zugeschrieben hat und ihn vergöttert hat, das ist ein anderes Problem. Das ist ein spezielles Problem, was in Bezug auf Isa passiert ist, alayhi salatu wassalam. Aber das zeigt die Fitna. Ne? Also die Menschen, viele Menschen wünschen sich Wunder zu sehen und so. Aber die Wunder, ob sie recht leiten, ist ein anderes Thema. Muss nicht sein. Das Ad-Dajjal kommt von Ad-Dajjal. Ad-Dajjal ist das Lügen. Und der Masih Ad-Dajjal ist der Kazab, der Lügner. Der Masih Ad-Dajjal ist der lügnerische Messias oder der Masih der Lügner. Und warum heißt er Masih wiederum? Das kommt aus einem anderen linguistischen Zusammenhang. Das Auge auf Arabisch heißt Ain. Und wenn man Mansuh Al-Ain ist, Mansuh kommt von diesem Verb Masaha. Das ist ein Partizip, wenn ich das richtig, ein Perfekt. Ja. Wenn dieses Mamsuh al-Ain heißt blind. Und er ist ja einäugig. Das heißt, er kann nur auf einem Auge sehen. Ja. Und deswegen ist er Mamsuh al-Ain. Das ist der Zusammenhang, aber man sagt sowieso Basih Dajjal. Und die Erwähnung in diesem Hadith weist auch auf seine Ankunft hin, weist darauf hin, dass es eines der Zeichen ist vor dem letzten Tag. Die Ankunft oder die Erscheinung des Messias Dajjal und ist wohl in ähnlichem Christentum mit dem Antichristen zu vergleichen. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, wir glauben an die Version, die uns überliefert worden ist. Und er ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für die Menschen. Eine riesengroße Prüfung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm ähnlich wie den Propheten Wunder gegeben hat, aber die eben nicht auf seine Wahrheit hinweisen, auf seine Ehrlichkeit, sondern auf die Ehrlichkeit dessen, der ihn angekündigt hat, nämlich jeder Prophet, seit Nuh a.s. Müsst ihr euch vorstellen. Jeder Prophet seit Nuh hat ihn angekündigt und vor ihm gewarnt. Und das zeigt, dass sie nicht wussten, wann er kommt. Aber wir wissen, dass er in der Zeit kommen wird, in der auch Isa a.s. danach kommen wird. Auf jeden Fall, entscheidend ist, dass diese Versuchung so groß ist, dass jeder Prophet davor gewarnt hat. Aber unser Prophet a.s. Allah aus seiner Barmherzigkeit hat uns so viele Anzeichen gegeben über ihn, dass der Gläubige, der sie kennt, ihn erkennen wird. Wenn du ihn erkennst, Gott bewahre dich und beschütze dich und du musst standhaft bleiben. Weil du weißt nicht, welcher Prüfung du in dem Moment ausgesetzt wirst. Heute ist dein Herz beruhigt und gläubig, aber wenn du Dinge siehst, mit denen du nicht gerechnet hast, dann wirst du auf die Probe gestellt. Und deswegen sagte der Prophet dann auch seine Umma beruhigend, er sagte, und das war weil er auch nicht wusste, immer, wenn er erscheint, er sagte, sollte er auftauchen, während ich noch unter euch bin, werde ich mich ihm annehmen und ihr braucht euch nicht darum kümmern. Das heißt, ana hajijuhu dunakum. Das heißt, ich werde mich für euch um ihn kümmern. Ich werde mich darum die Angelegenheit kümmern. Dann sagt er, sollte er allerdings auftauchen, nachdem ich nicht mehr lebe, und das ist tatsächlich eingetroffen, sagt er dann, sei Allah der Beschützer eines jeden Gläubigen. Und die Methoden ist erstens der Glaube daran, dann, dass man den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, dass man weiß, dass niemand anbetet, würdig ist Allah, außer Allah Azza wa Jal, egal wer erscheint, dass man weiß, die Namen und Eigenschaften Allahs kennt. Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Mensch. Und Allah wird auch nicht als Mensch den Menschen erscheinen. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht auf einem Auge blind. Allah subhanahu wa ta'ala, weitere Methoden ist, das auswendig lernen von Surat al-Kahf. Wie in einer Überlieferung heißt, die ersten 10 Ayat von Surat al-Kahf, sie schützen einen davon. Und nach anderen Prüfungen die letzten 10, wie dem auch sei, der Prophet hat uns Methoden gegeben, mit denen man sich davor schützt. Aber niemand wünscht sich die Prüfung, da, wie wir gesagt haben, niemand weiß, wie er dann letztendlich umgeht. Und deswegen hat der Prophet uns beigebracht, in jedem Salah Zuflucht zu suchen vor dem Messias Ad-Dajjal. Und das alleine zeigt schon, wie groß die Versuchung ist. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Unheil des Lebens und Todes. Das heißt, vor dem Unheil, die in diesem Leben passieren, wodurch man der Glaube schwächer wird und ähnliches. Und vor dem Unheil des Todes, wir wissen, dass das heißt, kurz vor dem Tod, wenn der Mensch auf die Probe gestellt wird, seine Geduld strapaziert wird, kann es sein, dass er Dinge sagt, Dinge tut, die er normalerweise nicht getan hat oder hätte, wäre er in einem ausgeglichenen Zustand. Und deswegen darf sich niemand wünschen von Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel Schmerzen zu haben, damit seine Sünden weggehen oder ähnliches, sondern man wünscht sich ein gutes Ende und dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala gut abschneidet, in einem Zustand stirbt, in dem Allah zufrieden ist. Und ich suche Zuflucht bei dir vor Sünde und Schulden. Vor Sünden sind klar, aber auch die Zuflucht vor den Schulden ist bemerkenswert, weil deswegen sagte auch dann jemand zu ihm, wie oft du doch vor den Schulden Zuflucht suchst. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, und dann erkennt man, wie er die Probleme an der Wurzel packt. Ja? Du kannst Allah darum bitten, nicht zu lügen. Du kannst Allah darum bitten, nicht zu versprechen und dein Versprechen zu halten. Aber letztendlich ist die Wurzel des Problems in diesem Zusammenhang die Schulden selbst. Und deswegen, der eine oder andere mag Schulden aufnehmen und sagen, es ist nicht schlimm, ich zahle das zurück nach einer Zeit und so weiter. Aber die Frage ist, wie trittst du deinem Gläubiger gegenüber? Und was machst du, wenn dein Gläubiger von dir sein Geld verlangt? Und was machst du, wenn du nicht imstande bist? Und was machst du, wenn er dir auf Schritt und Tritt hinterherläuft? Und was machst du, wenn er sogar in den Versammlungen sagt, der so und so schuldet mir Geld, er gibt mir mein Geld nicht, unähnliches. Vor all diese Dinge sind eine Erniedrigung für den Menschen. Und deswegen soll ein Mensch keine Schulden machen. Es sei denn, es ist wirklich ein Notfall. Ein Mensch soll keine Schulden machen, es sei denn, es ist ein Notfall. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor Zuflucht gesucht. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es bevorzugt, von Gerste und was weiß ich, zu essen, zu trinken, von dem einfachsten, was er hat, bevor er Schulden auf sich nimmt. Die Schulden sind ein Grund dafür, wenn man verstirbt, dass man die Wonne nicht genießen darf, bis sie beglichen werden. Ihr kennt doch alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er alaihi salatu wasalam sogar sich geweigert hat, das Totengebet zu verrichten auf eine Person, die gestorben ist und Schulden hat. Das reicht doch. Stell dir vor, du würdest leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und heutzutage, wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel, und dann machst du beim Totengebet mit in Al-Masjid al-Haram. Und du weißt, da sind zigtausende von Menschen, die, wenn nicht sogar hunderttausende, manchmal sogar Millionen von Menschen, die gleichzeitig beten. Was für ein Gefühl hast du? Dieser Verstorbene als Muslim. Ja, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, er sagt, wenn ein Muslim stirbt und diesem Begräbniszug 40 Leute, 40 Männer folgen, die Allah nichts beigesellen. Ja, die sind Muwahhidun, Tawhid. Okay? Wenn diese 40 Leute, und sie machen Shafa'a, also legen gutes Wort ein bei Allah, für diesen Verstorbenen, wird Allah die Shafa'a von ihm annehmen. Wird Allah die Shafa'a von diesen 40 Leuten für diesen Verstorbenen annehmen. Was machen sie? Allah verzeih ihm. Allah bringt ihn ins Paradies. Das ist denn Allahumma, du sagst, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-iman wa man tuwaffaytahu minna fa tuwaffa ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Das ist Dua, was man sagt beim Totengebet, unter anderem für den Verstorbenen. Tamam? Aber letztendlich, du willst ihm verzeihen. Allahumma ghfir, wa Allah verzeihen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich geweigert, für jemanden zu beten, der Schulden hat. Das ist nicht mal eine Sünde. Ist nicht mal eine Sünde, hat doch nichts haram gemacht. Okay? Aber hier ist das Recht eines anderen Menschen und du hast das, sogar er, als er gestorben ist, starb er und sein Panzerhemd war bei einem Juden verpfändet für einen Sack Gerste. Ja? Also das heißt, er hatte das Bargeld nicht gehabt, um dieses Essen für seine Familie zu kaufen. Aber damit er keine Schulden hat, hat ihm ein Pfand gegeben. Er hat abgesichert, damit er nicht stirbt als jemand, der Schulden hat. Wie dem auch sei, dieser Hadith ist ein schöner Hinweis darauf, dass man manchmal Dinge, die mubah sind, nicht machen soll, damit sie auch nicht zu Verbotenem führen. Und deswegen nicht alles, was mubah ist, kannst du machen. Wenn es dazu führt, dass du dann lügst und dann versprichst, was heißt, warum, was damit gemeint? Ja, zahl deine Schulden. Ich zahle sie inshallah. Ja, wann? Inshallah, nächsten Monat zahle ich sie dir. Nächsten Monat zahlt sie trotzdem nicht. Und einen Monat später, er will ihn nicht mehr treffen, deswegen kommt er nicht mehr in die Moschee, damit er nicht in diese unangenehme Situation kommt. Und er bricht dann sein Versprechen, obwohl er gesagt hat, er wird es bezahlen, er macht es dann trotzdem nicht. Abu Layla sagte, ich betete neben dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in einem freiwilligen Gebet. Da hörte ich ihn sagen, ich suche bei Allah vor dem Feuer, wehe den Höllenbewohnern. A'udhu billahi minan nar, وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ. Dieser Hadith, auch wenn er da'if ist, aber er ist ein Bittgebet, wie viele, die man sprechen darf im Salah. Aber wir können es nicht dem Propheten zuschreiben, alayhi salatu wassalam, auch wenn inhaltlich natürlich korrekt ist. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, eines Tages stellt sich der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam zum Gebet auf und wir mit ihm. Da sagte ein Beduine, O Allah, erbarme dich meiner und Muhammads und lass niemanden sonst deine Barmherzigkeit zuteil werden lassen. Nachdem der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam den Taslim gesprochen hatte, sagte er zum Beduinen, du hast den Gürtel aber eng geschnallt. Er meinte damit Allahs Barmherzigkeit, Azza wa Jal. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alayhi wasallam entnehmen wir mehrere Dinge, unter anderem, dass dieser Beduine ein Bittgebet gesprochen hat und der Prophet a.s.w. ihm nicht das Übel genommen hat, dass er ein Bittgebet gesprochen hat. Das Sprechen von Bittgebeten und selbst formulierten Bittgebeten ist erlaubt im Salah wie im Sujud vor dem Taslim, die Stellen, wo man Dua sprechen darf. Das hat er gemacht und ist vollkommen in Ordnung. Und auch, dass er das offensichtlich laut gesprochen hat, hat der Prophet außerdem auch nicht übel genommen, weil manchmal spricht man Dinge nicht laut, wie der Imam laut spricht, aber so, dass die Leute um ihn herum das hören können. Auch das hat er ihm nicht übel genommen, alayhi salatu wasalam. Was er übel genommen hat, ist der Inhalt. Der Inhalt, aber hat ihn auf schöne Art und Weise darauf hingewiesen, richtig? Hat ihm gesagt, du hast den Hajjar Tawasi'an auf Arabisch, du hast etwas, was sehr weit und groß ist, die Rahma, hast du sehr beschränkt auf einen bestimmten, das auf Deutsch, du hast einen Gürtel aber eng geschnallt, ja, so kann man es übersetzen oder auch anders. Und er meinte damit die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Und hier ist ein Hinweis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam indirekt darauf, dass wenn du ein Bittgebet sprichst, lass doch alle Gläubigen davon Anteil haben. Und damit du auch Belohnung bekommst für jeden Einzelnen, für den du ein Bittgebet sprichst, und du wünschst dir doch auch, dass andere für dich beten, dann mach das doch auch für andere, möge Allah dich in deine Barmherzigkeit, in seine Barmherzigkeit aufnehmen. Ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wann immer er Sabbih isma rabbika al-a'la, preise mit dem Namen deines Herrn des Höchsten, las, sagte, Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Dieses Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, wie wir im letzten Unterricht gesagt haben, dass der Prophet alaihi salatu wasallam den Koran direkt umgesetzt hat. Wenn Allah sagt, preise deinen Herrn als den Höchsten, dann hat er das gesagt. Und wir haben gesagt, die Stelle, wo man das macht, ist das Nafila-Gebet und nicht das Fard-Gebet. Und das hat auch den riesigen Vorteil davon, dass man das auch, wenn man das dann meistens alleine macht, dass auch die Leute nicht durcheinander kommen und denken vielleicht, dass etwas Koran ist, was kein Koran ist. Musa ibn Abi Aisha sagte, ein Mann pflegte auf seinem Haus zu beten und wenn er أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى, hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Wenn er diesen Vers las, sprach er, Subhanak, frei bist du von allen Mengen, Subhanak, oder gepriesen seist du. Woraufhin er zu weinen begann. Und nach einer anderen Version heißt es, das ist im Hadith, Subhanaka fa baka, baka heißt er weinte, und in einer anderen Version heißt es Subhanaka fa bala. Fa bala heißt natürlich, selbstverständlich. Das heißt, als hätte er gesagt, gepriesen seist du, selbstverständlich bist du imstande, die Toten wieder lebendig zu machen. Ja. Selbstverständlich doch. Gepriesen seist du doch. Da befragten sie ihn darüber, woraufhin er sagte, dies habe ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört. Weil die Frage ist ja im Koran, diese Frage kommt am Ende der Sura vor. Das heißt, ist denn dieser Gott nicht imstande, die Toten wieder lebendig zu machen? So endet die Sura. Ja, so, es ist Al-Qiyamah. Und dann ist es eben eine Sunna, dass man darauf selbst antwortet, aber nicht als Teil des Koran, sondern als Antwort auf das, was Allah gefragt hat, subhanahu wa ta'ala. Abu Dawud sagte, Ahmad sagte, Ahmad, gemeint ist Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, es gefällt mir, wenn man im Pflichtgebet Bittgebete aus dem Koran spricht. Es gefällt mir, wenn man im Pflichtgebet Bittgebete aus dem Koran spricht. Allahu a'lam, wenn das im Zusammenhang wenn das nicht im Zusammenhang mit dieser Überlieferung steht, dann passt es. Ansonsten wüsste ich nicht, das wirklich einzuordnen mit dieser Überlieferung. Normalerweise heißt es, Pflichtes Bittgebete aus dem Koran sprechen, würde bedeuten, dass man überlieferte Bittgebete, die Allah über die Propheten erwähnt hat oder andere Rechtschaffenen, dass man diese nimmt und spricht. Ja. Oder auch allgemein, auch das Dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, das kommt ja im Koran vor als ein Bittgebet, das Allah uns beigebracht hat, dass wir das sagen sollen. Und wenn man dieses Bittgebet spricht, im Pflichtgebet oder anderen, darf man das. Aber die Frage ist natürlich, in welcher Position? Die Position ist, wie wir gesagt haben, gibt es bestimmte Stellen, wie im Sujud, im Ruku', im Julus, vor dem Taslim, ja, vor dem Lesen des Koran am Anfang. Das sind alles Stellen, in denen man Bittgebete sprechen darf. Wallahu a'lam. Und wenn es im Pflichtgebet erlaubt ist, dann erst recht, nach dem Ansicht von Imam Ahmad, dann erst recht im Fard-Salah. Ja. Wallahu a'lam, ich glaube, die Adhan ist eingetroffen. Sie hören den Adhan und machen danach weiter. Wir sind angekommen beim Kapitel 150, wie oft man in der Verbeugung und der Niederwerfung etwas sagt. 885. Der Vater oder Onkel von As-Sa'di sagte, ich beobachtete den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Gebet. Er verweilte in seiner Verbeugung und in der Niederwerfung so lange, wie man braucht, um dreimal Subhanallahi wa bihamdihi zu sagen. Gepriesen sei Allah, ich lobe ihn mit seinem ihm zustehenden Lob. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Das ist das Gleiche, wie man normalerweise sagt, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Oder Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten Muslime das so machen, Allahu tabarak ta'ala a'lam. Deswegen, wenn wir andere Überlieferungen sehen, in denen er mehr gesprochen hat als dies, dann weiß es doch, wenn das auch erlaubt ist und es nicht stimmt, wenn man so handelt oder so handelt. Aber man sagt auf Arabisch, das Minimum an Vollkommenheit ist, dass man es dreimal sagt. Das Minimum an Vollkommenheit ist, dass man es dreimal sagt. Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man in die Verbeugung geht, soll man dreimal gepriesen sein, mein Herr, der Gewaltige, sagen, Subhana Rabbi al-Azim. Dies ist das Mindeste. Und wenn man sich niederwirft, soll man dreimal Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sein, mein Herr, der Höchste, sagen. Dies ist das Mindeste. Abu Dawud sagte, dieser ist Mursal. Aun hat Abdullah nicht getroffen. Mursal in diesem Fall bedeutet, hier ist eine Lücke in der Überlieferung, denn die Überlieferung heißt, ein Mensch heißt Aun, und das überlieferte über Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, und zwischen diesen beiden Personen fehlt jemand. Ja, da fehlt eine Person. Das ist ein Grund, ein Hadith als unauthentisch einzustufen nach den meisten Gelehrten. Und hier sehen wir ein schönes Beispiel aus Hadith-Wissenschaften, wo der Hadith als Mursal bezeichnet wird, entgegen der allseits bekannten Definition von Mursal. Es gibt eine bekannte Definition, eine unbekannte. Ja? Und hier ist die relativ unbekannte Definition. Das ist einfach nichts anderes als Munqati. 887. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Wattini wa Zaytun bei der Feige und bei der Olive liest, sobald er ihr Ende erreicht, das Ende von der Sura ist was? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ist denn Allah nicht der Weiseste derjenigen, die richten? Das ist das Gleiche wie gerade eben, ne? Ist denn, die Frage am Ende. Ja? Dann soll man sagen, doch. Dann soll man sagen, bala. Auf Arabisch doch. Wa ana, bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Doch, und ich gehöre zu den Zeugnisablegenden. Und wer wer la uqasimu biyawm al-qiyama liest, das heißt Surat al-Qiyama, und dann am Ende liest alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, das heißt, diesen Hadith hatten wir gerade schon, wer liest, nein, ich schwöre bei dem Tag der Auferstehung, sobald er ans Ende kommt und sagt, hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen, erreicht, der soll sagen, doch. Und wer, das sind zwei Beispiele, Surat al-Mursalat liest, bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, wal-Mursalati urfa, wer dort ans Ende ankommt, sobald er ihr Ende liest, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, an welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben? Der soll sagen, آمَنَّا بِاللَّهِ, das heißt, wir glauben an Allah. Der Überlieferer Ismail sagte, ich ging dann zum Beduinen, um ihm den Hadith noch einmal vorzulesen. Vielleicht hat er sich ja geirrt. Dann sagte er, O Sohn meines Bruders, denkst du, dass ich ihn mir nicht gemerkt habe? Seit 60 Jahren vollziehe ich die Hajj. Ich kann mich bei jeder Hajj an das Kamel erinnern, auf dem ich gepilgert bin. Dieser Hadith ist daif. Und unabhängig davon ist es ein Beispiel davon, wie man diesen Tafa'ul macht. Tafa'ul heißt eben, die Verse durchlebt. Ja? Allah sagt, فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, nach welcher Aussage wollen sie denn glauben nach des Koran? Kommt kein Koran mehr nach dem Koran, kommt keine Offenbarung mehr nach dem Koran, das war's. Auf welchen Propheten wartest du noch? Jetzt ist die letzte Möglichkeit zu glauben. Ja? Und deswegen soll man sagen, Amenna, oder Amenna billah, wir glauben an Allah. Deswegen auch als Surat al-Jinn, Surat al-Rahman herabgesandt worden ist, da kommt immer vor, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ, an welche beiden, an welche Gunsterweisungen eures Herrn wollt ihr denn nicht glauben, ihr beiden, Menschen und Jinn? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte sinngemäß, als diese Surah herabgesandt worden ist und die Jinn sie gehört haben, haben sie viel besser reagiert als ihr Menschen. Jedes Mal, wenn Allah sie gefragt hat, sagten sie, wir leugnen keine der Gunsterweisungen unseres Herrn. Weil das hat was mit dem Herzen des Gläubigen zu tun. Der Gläubige, der lebt den Koran, ja? Der durchlebt den Koran. Auch wenn er zu Allah spricht, die Fatiha spricht, dann hat er das Gefühl, er redet mit seinem Herrn. Ja? Und wenn sein Herr etwas fragt im Koran, dann antwortet er ihm. Zumindest im Herzen, weil er denkt mit. Oder wenn Allah Azza wa Jal über das Paradies spricht, dann sagt er, oh Allah, ich bitte dich um dieses. Oder wenn er über die Hölle spricht, sagt er, oh Allah, ich suche Zuflucht. Zumindest im Fortgebet sprechen wir es nicht aus, aber wir denken es uns wenigstens im Herzen. Im Nafila-Gebet darfst du sogar sprechen. Das heißt zum Beispiel, wenn du im Nafila-Gebet bist und der Imam liest eine Aya, wo es über sowas geht, dann darfst du Allah um eine Sache bitten oder um Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor einer Sache suchen. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, ich habe nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hinter niemandem gebetet, der ähnlicher betet als dieser Junge da. Er meinte Umar ibn Abd al-Aziz. Dann sagte er, wir schätzten, dass er in seiner Verbeugung 10 Lobpreisungen sprach und auch in seiner Niederwerfung. Und deswegen sagen manche Ulama, auch wenn diese Überlieferung daif ist, sie sagen, dass sie sagen einmal, mach es mindestens, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, in Dhikr einmal auf jeden Fall sprechen, dann hast du auf jeden Fall dein Soul erfüllt. Dreimal ist, wie gesagt, das Mindeste an Vollkommenheit und 10-mal, sagt man, ist das Maximum, was der Imam sagen soll. Also der Imam soll sich irgendwo bewegen zwischen 3 und 10-mal. Nicht zu wenig, damit die Leute Zeit haben, und nicht zu viel, damit die Leute es für sie auch nicht zu anstrengend ist. An dieser Stelle machen wir für heute inshallah ta'ala Stopp und inshallah diesmal verzichten wir auf die Fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.